Die warme Frühlingssonne schien. 9, 10 Fahrzeuge standen vor dem Krugerhaus und warteten auf mich. Dwight Faribault, Captain der State Police, war auch da. Ah, da ist ja endlich der Sheriff. Wegen wo zum Teufel hast du gesteckt? Hab auf der faulen Haut gelegen, wie du. Wieder mal Earl Rumba? Ja, genau der. Ja, wer noch? Seine Frau, 3 von ihren Kindern, vielleicht auch mehr. Also 3, von denen wir wissen. Und die sind oben? Ja. Das Krugerhaus hatte 1,5 Etagen. Also schwer zu sehen, was oben passierte. Nicht gut. Vorn und hinten ein kleiner Garten, keine direkten Nachbarn. Gut. Und Rumba? Unten. Er hat das Sofa vor die Vordertür geschoben und hockt dahinter. Also wahrscheinlich. Waffen? Schrotflinte. Habt ihr sie gesehen? Nein, aber letztes Mal hatte er eine. Na dann. Herren der Lage. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Castle Freeman. Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Hörspielbearbeitung und Regie Silke Hildebrand. Hallo? Earl? Earl, hier ist Lucian Wing. Wie geht's dir da drin? Leck mich! Okay, Rumba, was hast du vor? Was denkst du denn, was ich vorhab? Ich bring sie alle um! Ich hab so satt! Okay, okay, Rumba, das ist angekommen. Ich hab so scheiß satt! Ich weiß, Rumba, wir alle wissen das. Was du durchgemacht hast, jeder andere wäre durchgedreht. Ja, und jetzt dreh ich durch! Ich weiß, Rumba. Moment mal, bleib mal bitte dran. Was? Ich musste eine Sekunde nachdenken. Rumba hörte sich nicht betrunken an. Aber wenn ich ihn nicht schnell beruhigen konnte, würde Faribault mit seinen Leuten das Haus stürmen. Earl, bist du noch dran? Leck mich! Wir denken gerade über das Haus nach. Haus? Was denn für ein Haus? Na, dein Haus. Du hast es gemietet, stimmt's? Was? Nein, dein Haus. Es gehört noch immer diesem Kruger, oder? Wovon redest du eigentlich? Hast du mich nicht gehört? Ich hab gesagt, ich bring sie alle um und ich mein's ernst! Ja, ja, das habe ich verstanden, Earl. Aber ich habe dich nach dem Haus gefragt. Ist Kruger noch der Eigentümer? Nein, der heißt Brown. Brown? Der Brown, der am Diamond eine Jagdhütte hatte? Dessen Bruder in Vietnam gefallen ist? Wendell Brown? Wer? Was? Na, dein Vermieter, Earl. Hilf mir doch mal eben. Ist das nicht der mit der Jagdhütte? Ah. Brett McKinnon hat da vor Jahren mal einen Zehnender erlegt. Ah, stimmt. Mein Dad war dabei und hat gesagt, das war ein Mordshirsch. Aber er heißt nicht Wendell, sondern Wayne. Wer? Der Typ mit der Jagdhütte. Was für eine Jagdhütte? Die Jagdhütte, von der wir gerade geredet haben. Ach so, die Jagdhütte, ja. Aber wie viele Jagdhütten gibt's denn? Na ja, eine ganze Menge. Ach, leck mich, Luschen. Ja, war ja bloß eine Frage, damit alles klar ist. Du kennst mich ja. Ich find's gut, wenn alles klar ist. Luschen? Ja, Earl? Das ist eigentlich eine ziemliche Scheißsituation hier. Ich weiß. Manchmal ist alles einfach scheiße. Stimmt. Wie wär's denn, wenn du jetzt rauskommst, ha? Dann bereden wir alles und sehen, was sich da machen lässt. Scheiße! Bis gleich, Luschen. Ja, bis gleich, Earl. Danke, Luschen. Ich weiß nicht, wie du das immer machst. Ja, ich habe eben ein Talent für Improvisation. Ja, ein Talent für Stuss. Tja, da hat er wohl recht, der gute Dwight Faribault. Aber der Stuss dient einem Zweck, Erschöpfung. Leute wie Rumba sind bis zur Spitze des Fahnenmastes geklettert und jetzt wissen sie nicht wohin. Sie wissen nur, es muss was passieren. Aber mein Job ist es, dass nichts passiert. Deshalb kriegen sie Stuss. Davon sind sie dann so benebelt, dass sie vom Fahnenmast herunterkommen. Und alle können ruhig nach Hause gehen. Als ich zum Sheriff Department zurückkam, wartete auf unserem kleinen Parkplatz eine lange, schwarze Limousine. Ein hochgewachsener Mann in den 50ern stieg aus. Dunkler Nadelstreifenanzug, rote Seidenkrawatte. Sie sind der Sheriff? Guten Tag, Lucian Wing. Ich streckte ihm die Hand hin. Er reichte mir eine Visitenkarte. Okay. Karl Armentrout, Assistent für besondere Aufgaben, Lord Enterprises Limited. New York, Los Angeles, London. Sie sind weit ab vom Schuss, Mr. Armentrout. Gehen wir in Ihr Büro. Ich ließ Karl Armentrout den Vortritt und führte ihn am Tresen vorbei, hinter dem Evelyn am Funktisch saß. Als sie ihn sah, flogen ihre Augenbrauen wie 2 aufgescheuchte Rebhühner Richtung Haaransatz. Leute von Armentrouts Kaliber kriegen wir in unserer bescheidenen Hütte nur selten zu sehen. Sheriff, ich bin Anwalt und arbeite ausschließlich für Rex Lord aus New York. Sie kennen den Namen. Tut mir leid. Wer ist Rex Lord? Kommen Sie schon, Sheriff. Lord Enterprises, Lord Properties. Das hier ist ziemlich tiefe Provinz, Mr. Armentrout. Wir kriegen nicht alles mit. Ich wusste nicht, wie tief die Provinz sein kann. Aber ich habe keine Zeit, mit Ihnen Who is Who durchzugehen. Sheriff, sagen wir einfach, Mr. Lord ist ein sehr mächtiger Mann und ein sehr besorgter Mann. Deshalb bin ich hier. Was macht ihm denn Sorgen? Seine Stieftochter, Pamela. Sie ist verschwunden. Wie alt ist sie? 17. Und seit wann wird sie vermisst? Seit Dienstag. 3-4 Tage also. 17. Na, da kann man sich schon Sorgen machen. Und Sie glauben, dass sie hier in der Gegend ist? Wir halten es für möglich. Warum? Wir haben unsere Quellen. Pamela geht auf ein Internat bei Boston, St. Bartholomew. Letzte Woche fingen die Sommerferien an und Mr. Lotts Chauffeur sollte sie abholen, aber sie war nicht da. Ihre Sachen waren in ihrem Zimmer, aber sie war weg. Glauben Sie, sie ist entführt worden? Verletzt oder Schlimmeres? Nein, wir glauben, dass sie ausgerissen ist. Vor ihrem Stiefvater? Sie verstehen sich nicht sehr gut. Haben Sie mit der Polizei in Massachusetts gesprochen? Nein, Mr. Lott will keine Polizei. Aber ich bin die Polizei. Bei Ihnen haben wir das Gefühl, dass es in Ordnung ist. Weil ich ein kleiner Sheriff bin. Das haben Sie gesagt, Sheriff, nicht ich. Hat das verschwundene Mädchen auch eine Mutter? Die hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Haben Sie mit ihr gesprochen? Sie und Mr. Lott sprechen nicht miteinander. Ah, da wird eine ganze Menge nicht gesprochen, finden Sie nicht? Na gut. Aber warum vermuten Sie Pamela hier? Ein Schulfreund von ihr stammt von hier. Wie heißt er? Duncan March. Der Sohn von Buster March. Ach, Sie kennen den Jungen? Dank, klar. Ein großer, starker Bursche, Footballspieler. Ich kenne seinen Vater. Ist der Junge bei seinem Vater? Das bezweifle ich. Buster ist, sagen wir, als Vater nicht so toll. Nein, Dank ist in der Schule. Ich weiß, Sheriff. Er ist ebenfalls in St. Bartholomew. Ich weiß, ich kenne die Schule. Tatsächlich? St. Bartholomew? Das hätte ich nicht gedacht, Sheriff. Sie sind doch nicht etwa auch dort zur Schule gegangen? Nein. Woher also? Wir haben unsere Quellen. Okay, Mr. Armentrout. Meine Deputies und ich werden nach dem Mädchen suchen. Wenn sie lebt und hier im Tal ist, werden wir sie finden. Ob sie es glauben oder nicht. Es ist nicht so leicht zu verschwinden, auch nicht im Wald. Wenn Sie sie finden, rufen Sie mich an. Ich bleibe in der Nähe und kann jederzeit kommen und Sie nach New York zu Ihrem Vater bringen. Aha. Und wenn Sie nicht will? Das geht Sie nichts an. Und wenn ich finde, dass es mich doch was angeht? Das werden Sie nicht. Habe ich Ihnen nicht von Mr. Lotts Macht erzählt? Finden Sie Pamela, sorgen Sie dafür, dass sie Ihr Leben nicht ruiniert, indem sie sich irgendeinem Hinterwäldler an den Hals wirft. Dann wird sich Mr. Lord dankbar zeigen. Vorsicht, Mr. Armentrout. Sie sind mitten im Hinterwald. Hier sind fast alle Hinterwäldler. Wer war das? Ein besorgter Bürger, Deputy. Worum ist er besorgt? Die Tochter von seinem Boss ist verschwunden. Hier? Ja, er hält es für möglich. Deputy Roland Treat war seit einem Jahr bei uns. Er war Junggeselle, ruhig, ordentlich, höflich, zurückhaltend. Anfangs hatte ich meine Zweifel, aber ich konnte partout keinen Fehler an ihm entdecken. Wir sollen dieses Mädchen finden? Jedenfalls sollen wir sie suchen. Kennen Sie Duncan March? Ja. Was hat Duncan damit zu tun? Er ist der Freund der verschwundenen Tochter. Sie gehen auf dieselbe Schule. Soll ich mal hinfahren? Nachsehen, ob er bei Buster ist? Heute nicht. Ich brauche erstmal ein paar Hintergrundinformationen. Nach Feierabend stattete ich Addison Jessup einen Besuch ab. Vor seinem Ruhestand hatte Addison eine Kanzlei in der Stadt gehabt. Noch ein Anwalt. Addison hatte in seinem Leben praktisch jedes öffentliche Amt im County inne gehabt. Unter anderem war er stellvertretender Gouverneur gewesen. Er war es, der auf das noble St. Bartholomew gegangen war. Wenn ich also mit meinem neuen Freund Mr. Armentrout und seinem mächtigen Boss zu tun hatte, war Addison meine beste Karte. Außerdem war er mein Schwiegervater. Unterwegs hielt ich am Schnapsladen und kaufte eine Flasche White Horse. Addison hat eine Schwäche für diesen Scotch. So wie Graf Dracula eine Schwäche für die Blutgruppe 0 positiv hat. Rex Lord? Natürlich weiß ich, wer das ist. Ich bin ihm sogar mal begegnet, aber das ist Jahre her. In New York. Damals war er noch ein ehrgeiziger Aufsteiger. Wie hast du ihn kennengelernt? Ich kannte seine Frau. Oder vielmehr die Frau, die er dann geheiratet hatte. Die Mutter des verschwundenen Mädchens. Carlotta Campbell. Schön, charmant, intelligent, witzig. Hat uns alle unter den Tisch getrunken. Jeder war ein bisschen verliebt in sie. Aber Rex Lord hat sie gekriegt. Nicht gleich, später. Erst hat Lottie einen Kerl namens Roger de Morgan geheiratet, ein Diplomat. Lottie dachte, sie hätte einen Fang gemacht und würde als Frau des Botschafters ein schönes Leben führen. Aber leider war Roger de Morgan ein Idiot. Ich meine, echt und unverfälscht. Lottie ließ sich scheiden. Aber da hatten sie schon eine gemeinsame Tochter. Ja, wie hieß sie noch? Pamela? Genau. Mhm. Jedenfalls hat Carlotta ein paar Jahre nach ihrer Scheidung dann Lord geheiratet. Kennst du das Mädchen? Nein, nie gesehen. Warum? Tja, sie ist verschwunden. Ihr Stiefvater denkt, sie ist vielleicht hier irgendwo. Sie und ihr Stiefvater scheinen sich nicht so gut zu verstehen. Wer ist dieser Rex Lord eigentlich? Wer, genau? Weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß er nicht mal selbst. Im Grunde gehört ihm einfach sehr viel. So, du meinst Immobilien? Sowas in der Art. Ist der Investor? Ja, sowas in der Art. Du willst wissen, was Rex Lord macht? Er macht alles, was ihm einen Haufen Geld einbringt. Alles, verstehst du? Er ist einer dieser Reichen mit beschränkter Haftung. Ja, was soll das heißen? Das soll heißen, dass Lord eigentlich im Gefängnis sein müsste. Aber das ist er nicht. Und er wird es nie sein. Er hat einen Handlanger geschickt. Einen Assistenten für besondere Aufgaben. Scheint sowas wie Lords Vorhut zu sein. Das ist bloß der Kundschafter. Ja, aber immerhin ein ausgewachsener exklusiver Anwalt. Keine Sorge, Lucian. Ein Mann wie Rex Lord hat Anwälte, die ihm den Rasen mähen und seine Hunde ausführen. Von denen hast du nichts zu befürchten. Eher von denen, die nach den Anwälten kommen. Noch mehr? Bei Leuten wie Lord sind die Teams immer doppelt besetzt. Wenn die einen Anwalt schicken, damit er dir auf die Zehen tritt, schicken sie gleich noch einen, der den Anwalt beobachtet. Aber der hat dann andere Methoden. Finde das Mädchen, Luschen. Und zwar schnell. Vielleicht doch noch einen Schluck. Naja, ein klein vielleicht. Das klingt schon besser. Wie geht's, Clemmy? Es ging ihr nie besser. Wirklich? Alles gut zu Hause? Ja, sehr gut. Na schön. Freut mich zu hören. Clementine Templeton Jessop Wing. Meine Liebste. Meine Bestimmung. Nahm den Kaffeebecher und schleuderte ihn genau auf meine Nase zu. Zwei. Scheiße. Die Geschwindigkeit stimmt. Aber an der Zielgenauigkeit musst du noch arbeiten. Scheiße. Scheiße, scheiße. Weißt du, was mir an dir immer schon gefallen hat? Du wirfst nicht wie ein Mädchen. Du schleuderst richtig aus der Schulter raus. Das finde ich bewundernswert, wirklich. Du kannst von Glück sagen, dass das keine Pistolen waren. Ach komm, du magst gar keine Pistolen. Ich könnte anfangen, sie zu mögen. Sheriff Wing. Sheriff Wing, bitte komm. Deputy Treat, was kann ich für Sie tun? Eine Mrs. Truex hat angerufen. Sie wohnt in Gilead. Ja, ich weiß, wo sie wohnt. Und außerdem ist sie eine Miss. Okay. Jedenfalls war sie ziemlich aufgeregt. Sie sagt, irgendjemand baut in ihrem Wald Marihuana an. Es ist ein ganzes Feld, sagt sie. Sie will, dass Sie ermitteln. Ach, niemand baut irgendwas in ihrem Wald an. Fahren Sie raus zu ihr und beruhigen Sie sie. Sie besteht aber darauf, dass Sie kommen, Sheriff. Kann ich mir vorstellen. Na gut, Deputy, wir treffen uns dort. Ich soll auch dahin kommen? Allerdings. Höchste Zeit, dass Sie Miss Truex kennenlernen. Außerdem werde ich vielleicht Verstärkung brauchen. Nehmen Sie Ihren Dienstrevolver mit. Clemmy und ich hatten uns über die Terrasse gestritten, die an der Rückseite unseres Hauses stehen soll. Ich mach das selbst. Auf keinen Fall. Ich will eine richtige Terrasse. Nicht irgendwas, das aussieht, als hätte es eine Horde betrunkener Schimpansen zusammengebastelt. Wir beauftragen Rory O'Hara damit. Ach komm, sei nicht albern. Ich baue dir die verdammte Terrasse selbst. Wozu brauchen wir Rory O'Hara? Moment mal. Es sei denn... Es sei denn was? Es sei denn, wir brauchen Rory, weil ihr auf der Highschool mal was miteinander hattet. Spinnst du? Oder wir brauchen Rory, damit du die Studenten, die Rory im Sommer einstellt und die immer ohne Hemd herumlaufen, genauer in Augenschein nehmen kannst. Vorsicht, Lucian. Ja, sicher. Diese jungen Typen sehen ohne Hemd wirklich gut aus. Vielleicht sehen sie ohne Hemd sogar besser aus als du ohne Bluse. Obwohl das natürlich nicht stimmt. Auf keinen Fall. Absolut nicht. Aber das war einfach eine zu schöne Steilvorlage. Das ist wirklich die Höhe, Sheriff. Jemand pflanzt auf meinem Grund und Boden Drogen an. Unerhört. Was werden Sie dagegen unternehmen? Guten Morgen, Miss Troix. Sie haben ein paar Pflanzen gefunden? Ein paar? Einen ganzen Wald? Okay, immer mit der Ruhe. Dann wollen wir uns das mal ansehen. Kommen Sie mit. Miss Truex führte uns ums Haus herum, zu einem alten Weg, der bergauf im Wald verschwand. Kommen Sie oft hierauf? Nein, aber ich habe was aus dem Wald gehört. Irgendeine seltsame Flötenmusik. Also habe ich nachgesehen. Wir sind gleich da. Vor uns stand ein dichtes Gebüsch aus eleganten, lindgrünen Pflanzen, die leicht im Wind schwankten. Da. Sehen Sie sich das an. Ja, große, gesunde Pflanzen, aber... Was aber? Es ist kein Marihuana. Ja, natürlich ist das Marihuana. Was soll denn das sonst sein? Sagen Sie es, Ihr Deputy. Seilhanf, würde ich sagen. Das ist ja lächerlich. Ja, Seilhanf. Auch Vogelhanf genannt. Man denkt, es ist Marihuana, wenn man nicht weiß, wie Marihuana aussieht. Aber es ist keins. Und woher wollen Sie das wissen? Wir haben öfters mit echtem Marihuana zu tun. Stimmt's, Deputy? Öfters. Wir sind geschult darin, falsches Marihuana zu erkennen, so wie wir geschult sind, falsche Ausweise, falsche Schnurrbärte und falsche Waffen zu erkennen. Und Sie sagen, das Zeug ist einfach hier gewachsen? Keiner hat es ausgesät? Keiner hat sich darum gekümmert? Korrekt, Ma'am. Es ist einfach hier gewachsen. Und wie erklären Sie sich dann das da? Sie wies mit dem Stock auf ein winziges, orange-rotes Kuppelzelt. Davor eine von geschwärzten Steinen eingefasste Feuerstelle. Alles sehr ordentlich. Gemütlich. Ja, da haben Sie recht. Ein aufgerollter Schlafsack, Konservendosen, ein Rucksack mit Kleidungsstücken, unter anderem zwei BHs und zwei Damenunterhosen, dazu eine Querflöte und ein Plüschhase. Das ist sicher die Flöte, die ich gehört habe. Wann war das? Zum ersten Mal vor ein paar Tagen. Keine Ahnung, was die hier machen. Die? Einer, zwei... Was weiß ich? Wenn ich bedenke, wie klein das Zelt ist und dass es nur einen Schlafsack gibt, muss ich sagen, wenn Sie zu mehreren sind, hoffe ich, Sie sind gute Freunde. Ach, Mist. Ach, hallo? Lucian, hier ist Cola Hitchcock. Cola? Ich komme gerade aus der Dusche. Kann ich dich gleich zurückrufen? Ob du nass bist, ist ihm egal, solange du nur sauber bist. Wem ist das egal? Big John, der ist weg. Herrgott. Der wird dir diesmal auch nicht helfen. John ist ausgebrochen. Jetzt ist er hier im Wald. Er zog seine Kette hinter sich her und das Ende hat sich an einem Baumstumpf verfangen. Ja, ruf Herbie an, seinen Besitzer. Hab ich schon, der ist im Urlaub. Ach, und was ist mit der Jagdaufsicht? Die sagen, ist kein wildes Tier, da können sie nichts machen. Das soll kein wildes Tier sein? Hab ich ja auch gesagt, aber denen ist das egal. Bist du jetzt trocken? Ja, mehr oder weniger. Okay, Cola, bin schon unterwegs. Ja. 20 Minuten später starkste ich über Colas Schrottplatz. Cola trug seinen Army-Stahlhelm aus dem Zweiten Weltkrieg. Cola war irgendwie anders verdrahtet, als würde er irgendwie anders ticken. Manchmal war er ganz normal und manchmal eben auch nicht. Komm mit! Wir stapften etwa 100 Meter durch den dichten Wald hinter dem Schrottplatz zu einer großen, umgestürzten Buche. Und? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Sie sehen jetzt? Ich sah ihn. Big John. Ein preisgekrönter Keiler von ungefähr 350 Kilo. Mit seinem pechschwarzen Fell sah er aus wie eine Kreuzung aus einem Gorilla und einem riesigen Stachelschwein. Die Borsten auf seinem Rückgrat gehörten eigentlich auf eine Gefängnismauer. Was machst du jetzt? Ja, darüber denke ich gerade nach. Was gibt's denn danach zu denken, Sheriff? Lass mich das erledigen. Für mich ist dieses Mistvieh doch nichts weiter als ein großer Haufen Gratisspeck. Nein, warte. Ist ja sowieso zu spät. Grüß dich, Millie. Hallo, Millie. Millie Pickens vom Tierschutzverein kam auf uns zu. Guten Tag, Sheriff Wing. Hallo, Cola. Dieses Tier leidet, Sheriff. Es steht unter erheblichem Stress. Es könnte jeden Moment einen Herzinfarkt bekommen. Was schlagen Sie vor, Millie? Zunächst einmal müssen wir es von der Kette befreien, denn die verursacht diesen Stress. Nur zu. Vorher müssen wir es natürlich betäuben. Das ist eine Betäubungswaffe. Okay, Millie, dann machen Sie mal. Millie brauchte zwei Pfeile, aber schließlich lag Big John lang ausgestreckt und friedlich schnarchend da. Nachdem wir Big John in der geschlossenen Abteilung des Tierheims untergebracht hatten, fuhr ich zum Lager in Miss Turek's Wald. Eine junge Frau saß vor dem Zelt. Sie war blond, zierlich und spielte Flöte. Pamela? Pamela de Morgan? Sie sagte nichts, aber die Zeltklappe wurde geöffnet. Duncan March kroch heraus und stellte sich neben sie. In der rechten hielt er einen Baseballschläger. Sheriff! Wie geht's, Duncan? Hab dich eine Weile nicht gesehen. Hab gerade den Abschluss gemacht. Aha. Gut. Ja. Das ist Pammy. Ihr seid Klassenkameraden? Nein. Pammy macht nächstes Jahr ihren Abschluss. Was wollen Sie, Sheriff? Haben wir irgendwas verbrochen? Unbefugtes Kampieren vielleicht, aber die Besitzerin scheint nichts dagegen zu haben, dann habe ich auch nichts dagegen. Ich wollte nur mal vorbeischauen und sehen, ob alles in Ordnung ist. Alles in Ordnung. Kein Problem. Mhm. Wozu dann der Baseballschläger? Macht euch irgendjemand Ärger? Dein Stiefvater, Pamela? Ja, ihr Stiefvater. Und seine Freunde. Er hat Leute. Mhm, ich weiß. Einen von ihnen habe ich kennengelernt. Was wissen Sie sonst noch, Chief? Nicht viel. Pamelas Stiefvater lässt nach ihr suchen. So habe ich die Bekanntschaft eines Anwalts namens Carl Armentrout gemacht. Kennt ihr ihn? Nein. Aber ihr Stiefvater hat viele Leute. Das befürchte ich auch. Was haben Sie dem Anwalt gesagt? Ich habe ihm gesagt, wenn ich euch finde, sehen wir weiter. Alles klar. Sie haben Ihre Befehle. Wenn Sie uns finden, müssen Sie Pam übergeben. Sie arbeiten für Ihren Stiefvater. Nichts ist klar. Ich arbeite für das County, nicht für Mr. Lord. Und ich mache meine Arbeit, wie ich es für richtig halte. Pamela sah zu Duncan auf. Er beugte sich zu ihr hinunter, sodass sie ihm etwas ins Ohr flüstern konnte. Okay. Dann können wir fürs Erste hierbleiben? Fürs Erste, ja. Was habt ihr eigentlich vor? Wir wollen uns mit Pams Mutter in Verbindung setzen. Sie kann Geld schicken und sich herausholen. Wo ist sie? Auf einem Kreuzfahrtschiff. Ende des Monats ist sie in Zürich. Wo? In der Schweiz? Na, dann bleibt erst mal hier. Ich bin in der Gegend. Wenn es irgendwelchen Ärger gibt, ruft ihr mich an. Verstanden? Okay. Keine Sorge, Pamela. Hier oben kann dein Vater dich nicht finden. Doch, kann er. Und er konnte. Wenn Clemmy und ich keinen Streit hatten, hielt ich abends auf dem Heimweg oft am Cardiff Inn und wartete, bis Clemmy mit ihrer Arbeit fertig war. Zum Hotel gehörte eine nette, stille, kleine Bar. Alan, der Barmann, hatte mir gerade ein Bier gebracht, als Carl Armentrout sich neben mich setzte. Wir sind ein bisschen enttäuscht von Ihnen, Sheriff. Ach je, warum denn? Wir haben nichts von Ihnen gehört. Es gab auch nichts zu berichten. Wir arbeiten daran. Mhm. Und Sie durchsuchen die Wälder, wie Sie gesagt haben? Von früh bis spät. Land auf Land. Nicht genug. Sie wollten eine Stille suchen. Sie wollen mehr Männer? Ganz einfach. Erstatten Sie eine Vermisstenanzeige. Rufen Sie die State Police an. Keine Anzeige, keine Polizei. Ober, einen Whisky für mich und noch ein Bier für den Sheriff. Nein, danke, ich bin versorgt. Bringen Sie ihm noch eins. Na kommen Sie schon, Sheriff. Wollen Sie nicht mit mir anstoßen? Wahnsinnig gern. Aber ich muss gehen. Clemmy stand in der Tür. Armentrout drehte sich zu ihr um. Kann ich Ihnen nicht verdenken, Sheriff. Sie ist hier die Geschäftsführerin, stimmt's? Stellvertretende Geschäftsführerin. Und Sie beide sind ein Paar. Manchmal. Wir sind verheiratet. Sie sind ein Glückspilz, Sheriff. Das ist ein Prachtstück. Also mein Hotel dürfte Sie jederzeit führen. Na, Vorsicht mit Ihren Wünschen, Mr. Armentrout. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn die beiden auftauchen. Wo finde ich sie? Tun Sie das, Sheriff. Sie müssen mich nicht finden. Ich finde sie. Was für ein Arschloch. Carl Armentrout? Du kennst ihn? Er ist hier Gast. Wir alle wünschen, er wäre es nicht. Aber er heißt nicht Carl Armentrout. Er heißt Bascom oder Bassett oder so. Wie lange ist er schon da? 3-4 Tage. Er ist so ein Schwein. Er krapscht die Zimmermädchen an. Ekelhaft. Bei mir hat er es auch schon probiert. Hat er das? Das macht dich bestimmt ganz wild vor Eifersucht, stimmt's? Ganz wild. Siehst aber nicht besonders wild aus. Doch, bin ich. Tatsächlich? Auf mich wirkst du eher nachdenklich. Stimmt. Ich arbeite nicht gern für Leute, die mich finden, aber ich sie nicht. Ich arbeite auch nicht gern für Leute, die mehrere Namen haben. Sheriff Department Evelyn. Hier ist Miss Truex. Sheriff Bing muss sofort kommen. Miss Truex, ganz ruhig. Sagen Sie mir erstmal, was passiert ist. Ich habe Fahrzeuge im Wald gehört. Und Schreie. Wessen Schreie? Von den jungen Kämpfern. Und ein Knallen wie von Knallfröschen. Wie von Knallfröschen? Ja, ich sage doch, der Sheriff muss sofort kommen. Wir schicken sofort jemanden zu Ihnen, Miss Truex. Nein, nicht irgendwer. Der Sheriff soll kommen. Evelyn sagte uns Bescheid und Deputy Treat fuhr mit mir zum Lager. Irgendjemand hatte sich ausgetobt. Die haben das Zelt mit einem Messer aufgeschlitzt. Und nicht nur das, Sheriff. Sie haben einfach ins Zelt geschossen. Allerdings. Sheriff? Sheriff Wing? Duncan und Pamela kamen aus dem Wald auf uns zu. Seid ihr verletzt? Nein. Sie haben geschossen. Wie viele? Zwei. Sie sind mit einem Quad gekommen. Kanntet ihr einen davon? Hector. Einer der Angestellten deines Stiefvaters? Nein, bei Hector ist das anders. Er ist irgendwas Höheres. Er hat das Lager zerstört? Ja. Was sollen wir jetzt machen, Sheriff? Packt euer Zeug zusammen, Deputy Treat fährt euch in die Stadt. Wir bringen euch heute im Sheriff Department unter, da seid ihr sicher. Und morgen sehen wir weiter. Die Leute hier im Tal sind ziemlich gesetzestreu. Ich will damit nicht sagen, dass man als Sheriff den ganzen Tag nur herumsitzt und ein gutes Buch liest. Wir sind ziemlich beschäftigt. Unfälle, Raser, Betrunkene, Bedröhnte und so weiter. Aber die meisten Fälle könnte man einfach als Dämlichkeit bezeichnen. Das sind keine Verbrechen. Mit Typen wie Karl Armentrout und seinen Leuten war das anders. Mit denen war es eher wie mit Hunden. Jeder mag Hunde, ich mag sie auch, aber ich weiß gern, wo sie sind. Besonders, wenn sie groß sind. Besonders, wenn sie beißen. Sie haben das Lager verwüstet und auf das Zelt geschossen. Einer heißt Hector, höheres Tier. Ich hab dir ja gesagt, dass nach deinem Freund, dem Anwalt, andere kommen werden. Jetzt sind sie da. Und was nun? Das junge Paar ist im Sheriff Department. Aber das geht nur für ein, zwei Tage. Die brauchen einen sicheren Ort. Aha. In der Nähe, wo wir ein Auge auf sie haben können. Verstehe. Du weißt nicht zufällig jemanden, der Platz hat, Addison? Ich? Hm? Wo die beiden für ein paar Tage in Sicherheit wären? Hör auf, mich so anzusehen, Luschen. Ich denke gar nicht dran. Wir könnten Pammy und Duncan im Hideaway unterbringen. Da wären sie in Sicherheit. Addison war Teilhaber des Green Mountain Hideaway Motels, eines der ältesten Witze des Tals. Ein halb verbranntes, heruntergekommenes Motel auf völlig kontaminiertem Boden. Ein Schandfleck für die ganze Gegend. Ideal also. Können wir auf dich zählen? Ganz und gar nicht. Diese Leute sind bewaffnete Schläger. Und ich soll sie praktisch in mein Motel einladen, damit sie sich ein bisschen austoben? Lachhaft. Das ist immerhin eine wertvolle Immobilie. Ach, ein Scheiß ist es. Kein Motel, sondern eine baufällige Bruchbude. Das sagst du nur, weil du das Potenzial nicht erkennst. Du hast keinen Unternehmergeist. Diese beiden jungen Leute kommen nicht ins Hideaway. Und was wird Clemmy sagen, wenn sie hört, dass du die zwei Armen nicht beschützen, sondern Lord Schlägern zum Fraß vorwerfen willst? Diesen Armentrout kann sie genauso wenig ausstehen wie wir. Sie sagt, im Inn grapscht er sie ständig an. Nein. Doch, hat sie gesagt. Das stimmte nicht ganz, aber es war mein letzter Trumpf. Wie lange sollen sie im Hideaway bleiben? Höchstens ein paar Tage, drei, vier vielleicht. Ach, was soll's. Lass sie kommen. Vielleicht brennen sie die Hütte nieder. Ist einer von ihnen zufällig Raucher? Wir verlegten die beiden in der Nacht. Pamela fuhr mit Deputy Treat und Duncan mit mir. Wohin fahren wir? Ins Hideaway. Zu dem alten Schrottmotel, warum? Damit ihr in der Stadt seid und wir in eurer Nähe, wenn sie wiederkommen. Scheiß drauf. Sollen sie doch kommen. Ist mir scheißegal. Immer mit der Ruhe, junger Mann. Für die sind der Deputy und ich zuständig. Ihr bleibt auf Tauchstation. Scheiß bleib ich. Ich werde sie empfangen diesmal. Das heißt? Das heißt, dass ich bereit sein werde. Ich weiß, wo mein Vater seine Waffen aufbewahrt. Duncan, hör mir gut zu. Denk nicht mal an das, was du gerade denkst. Diese Kerle sind keine Gastmannschaft bei irgendeinem Lacrosse-Turnier. Die machen dich platt und lassen dich einfach liegen. Hast du das verstanden? Die wollen Pamela. Du interessierst sie nur, wenn du dich ihnen in den Weg stellst. Tu das nicht. Außerdem gefährdest du auch Pamela. Und das willst du doch nicht, oder? Nein, das will ich nicht. Also Finger weg von den Waffen deines Vaters. Alles klar? Gut. Was ist das eigentlich mit Pamela und ihrem Stiefvater? Wie meinen Sie? Warum will sie ihn nicht sehen? Schlägt er sie? Ich will nicht darüber reden. Also Schlimmeres. Dieses alte Schwein. Okay, danke, ich hab verstanden. Das Hideaway hatte kein Strom, kein fließend Wasser. Und Clemmy hatte angeboten, Duncan und Pamela könnten bei uns duschen. Deputy Treat brachte die beiden am nächsten Tag zu uns. Und abends machte Clemmy ein Gesicht, als hätte sie einen Royal Flush auf der Hand. Was? Duncan und Pamela sollen verliebt sein? Wohl kaum. Wie meinst du das? Warum nicht? Du hast sie doch gesehen. Ja, eben hab ich. Du doch auch, oder? Mach die Augen auf, Sheriff. Mach doch selbst die Augen auf. Ihr Zelt und nur ein Schlafsack. Ein Schlafsack ist bloß ein Schlafsack, darum geht's nicht. Sie und Treat waren den ganzen Nachmittag hier. Und ja, ich habe ein schönes Paar gesehen, aber das waren nicht Pamela und Duncan. Sondern? Pamela und dein Deputy. Pamela und Deputy Treat? Nie im Leben. Warum denn nicht? Treat interessiert sich nicht für Pamela. Also ich meine ganz und gar nicht. Nicht das kleinste bisschen, verstehst du? Nein, warum denn nicht? Warum nicht? Muss ich wirklich ganz deutlich werden? Also unser Deputy ist vom anderen Bahnsteig. Darum. Aber du meinst, er ist schwul? Genau. Du bist verrückt. Wie kommst du darauf? Jetzt, das liegt doch auf der Hand. Er hat keine Freundin, er lebt allein, er hängt nicht bei Humphrey oder im Inn herum, drückt sich gut aus und ist immer wie aus dem Ei gepellt. Du meinst, weil er Junggeselle ist, auf sein Erscheinungsbild achtet, in ganzen Sätzen redet und seine Arbeit macht, muss er schwul sein? Also was mir wohlgemerkt völlig egal ist. Treat ist ein guter Mann und in seiner Freizeit kann er machen, was er will. Aber dass er mit Pamela dem Morgan in den Sonnenuntergang reitet, wirst du nicht erleben. Wollen wir wetten? Ja klar, um was? $50. Ha, sagen wir 100. Ich wusste, dass das vielleicht ein bisschen überzogen war. Clemmy irrt sich nicht oft. Aber hier ging es um mehr als um Geld. Wenn mir selbst auch nicht klar war, um was genau. Okay, mal angenommen, du hast recht und Deputy Treat ist so hetero wie Michael Douglas. Wie kommst du darauf, dass er und Pamela was miteinander haben? Haben sie ja noch nicht. Oder besser gesagt, sie haben was, aber sie wissen es noch nicht. Sie werden es noch merken. Sheriff Department? Hallo, ich muss sofort Sheriff Wing sprechen. Bitte, ganz ruhig. Wer spricht dort und was ist passiert? Hier ist Pamela de Morgan. Geben Sie mir sofort den Sheriff, das ist ein Notfall. Moment. Sheriff, hier ist eine Pamela de Morgan, die Sie sprechen möchte. Wing? Sheriff, Sie müssen sofort kommen und uns abholen. Pamela, wo seid ihr? In der Tankstelle an der Route 10. Wir sind durch den Wald hierher. Was ist passiert? Ein Mann kam ins Hideaway und behauptete, er wäre der Bauaufsichtsinspektor der Gemeinde Cardiff. Er wollte reinkommen und sich umsehen. Und habt ihr ihn reingelassen? Duncan, ja. Er meinte, der Typ sei klein und allein, also harmlos. Und was hat er gemacht? Er hat überall rumgeschnüffelt und uns ausgehorcht, wie lange wir schon da wohnen und so. Und? Dann ist er gegangen und hat gesagt, wir sollten dort bleiben. Ihr solltet dort bleiben? Ja, das hat er zweimal gesagt. Der Typ war mir nicht geheuer. Ich habe Duncan überredet und wir sind abgehauen. Okay. Gut gemacht, Pamela. Sehr gut. Wir kommen gleich euch abholen. Okay, danke. Deputy Treat? Deputy Treat, bitte kommen. Wo sind Sie? Jenseits von Dead River, Sheriff. Ach, Mist. Pamela ist mit Duncan zur Tankstelle an der Route 10 geflohen. Ich hatte gehofft, Sie könnten sie abholen, aber Sie sind dann ja leider ziemlich weit weg. Ich bin in 10 Minuten da. Over and out. Er hatte es verdammt eilig. Hatte Clemmy vielleicht doch recht? Cardiff ist eine gute Gemeinde, eine hübsche Gegend. Es gibt hier Felder und Wälder und schöne alte Kirchen und Dörfer. Es gibt hier fast alles. Aber es gibt keinen Bauaufsichtsinspektor. Jemand hatte sich richtig ausgetobt. Die Tür war aus den Angeln gerissen, das Waschbecken und die Kloschüssel im Bad waren zertrümmert worden und die Badewanne wurde mit 2 Schüssen erledigt. Im Gästezimmer hatten sie den Schlafsack aufgeschlitzt und die Daunenfüllung im ganzen Raum verteilt. Es sah aus wie nach einem Erdbeben, gefolgt von einem Tornado und einem Schneesturm. Als ich aus dem Hideaway trat, stand Carl Armentrouts Limousine da. Freut mich, Sie zu treffen, Sheriff. Mich auch. Ich hoffe, Sie haben bei der Suche nach Pamela Fortschritte gemacht. Sie ist in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit, aber wo? Was können Sie mir dazu sagen? Nein, Sie zuerst. Sie wissen nicht zufällig, was hier passiert ist. Wie sollte ich? Entschuldigen Sie, Sheriff, aber ich bekomme $1,000 die Stunde. Ich muss nicht herumlaufen und Motelzimmer zerschießen. Wer hat was von Schießen gesagt? Ich erwarte Ihren Bericht, Sheriff. Mein Mandant, Mr. Lord, will Ergebnisse sehen. Und sollte Mr. Lord ungeduldig werden und beschließen, andere Kräfte mit dieser Angelegenheit zu betrauen, so ist das ein gutes Recht. Ein neues Versteck musste her. Mit Bewachung diesmal. Und zwar schnell. Die gute alte Lottie. Carlotta Campbell de Morgan zog wie ein Wandertheater in unser Tal ein. Sie war von Europa nach New York geflogen und hatte sich von einem Limousinen-Service mit einem halben Dutzend Koffer und Taschen hinauf in unser Tal fahren lassen. Ich war gerade im Gstaad, aber natürlich habe ich alles stehen und liegen lassen und bin mit der nächsten Maschine zu meinem kleinen Engel geflogen. Ich meine, Business Class, also praktisch Zwischendeck. Aber wirklich, Pamela, mein Schatz, sieh dich nur an. Du siehst aus wie ein Gespenst. Mir geht's prima. Warst du allein im Gstaad? Nein, nein, nein. Rex war auch da. Rex? Mhm. Rex Law? Ja. Tatsächlich? Wie kam das denn? Rex und ich wollen alles nochmal überdenken. Nochmal überdenken? Mhm. Nach allem, was passiert ist. Nachdem er deine Tochter bedroht und gejagt hat. Och, also bitte, Darling. Wir sind doch keine Kinder. Natürlich, ich meine, wir alle wissen, was Rex ist. Ein Verbrecher, ein Monster. Aber unterm Strich ist er einfach scheißreich. Stimmt's? Sie klang wie Duncan, wenn er den ganz harten Burschen markieren wollte. Wie auch immer Carlotta zu Lord stand, Pamela und Duncan mussten sicher untergebracht werden, bis klar war, wie es weitergehen sollte. Der gute Cola brachte mich auf das Zuckerhaus. Das Zuckerhaus, in dem früher Ahornsirup eingekocht worden war, gehörte zu einer verlassenen Farm und befand sich auf einem kleinen Hügel. Cola und Duncan fuhren zusammen voraus, Pamela und ich folgten ihnen. Wohin fahren wir diesmal? In den Wald, zum Zuckerhaus. Schon wieder in den Wald? Ja, ein Versteck im Wald ist leider das Einzige, was ich euch anbieten kann. Jedenfalls ist deine Mutter gekommen. Ihr werdet mit ihr wegfahren, oder? Ich werde mit ihr nirgendwo hinfahren. Nicht? Hast du dich nicht gefreut, sie zu sehen? Ich habe mich gefreut, ihre goldene Kreditkarte zu sehen. Sie ist nicht gerade die Mutter des Jahres, Sheriff. Oh, und wo willst du dann hin? Ich kann zu einer Schulfreundin, bis die Ferien vorbei sind. Und was ist mit Duncan? Was soll mit ihm sein? Hey, ihr seid zusammen, oder? Wird er dich begleiten? Nein, Duncan ist ein netter Kerl. Wir sind Freunde. Aber wir sind nicht zusammen. Nicht so, wie Sie es meinen. Wie meine ich es dann? Außerdem ist er hier zu Hause. Er gehört hierher und ich werde bald verschwinden. Alles ist gut, solange ich nicht da bin, wo Rex ist. Was ist mit deinem Stiefvater? Was hat er dir getan? Darüber will ich nicht sprechen, Sheriff. Du kannst was unternehmen, das weißt du, oder? Ich meine, nicht hier bei mir, aber es gibt Schritte, die du einleiten kannst. Ganz egal, wie reich er ist. Aber Pammy schüttelte den Kopf. Okay, ich nehme an, du weißt, was du tust, mehr oder weniger. Ich wünsche dir viel Glück auf jeden Fall. Pamela, Duncan und Cola verschwanden im Wald und ich brauchte Rat. Bist du sicher? Keinen Schluck? Im Dienst. Es sieht so aus, als ob Armentrout Pammy festhalten will. Aber warum? Damit Lord für sie bezahlt. Aber sie ist nicht Lords Tochter. Und sie hat ihn praktisch beschuldigt, irgendwelche schrecklichen Sachen mit ihr gemacht zu haben. Warum sollte er für sie bezahlen? Das kann ich dir sagen, wegen Carlotta. Lottie wird ihm sagen, dass er bezahlen soll. Sonst was? Sonst sorgt sie dafür, dass gewisse Kreise, Justiz und Presse, gewisse Informationen erhalten über gewisse Geschäfte, die Rex Lord im Lauf der Jahre getätigt hat. Das heißt? Carlotta war früher Rex Lords persönliche Assistentin. Sie war sein Gehirn, seine Garderobiere, sein Terminplan, seine Buchhalterin. Kurzum, Carlotta hat bis auf den Boden des Brunnens gesehen. Sie hat Lord an den Eiern. Wenn sie sagt, dass er blechen soll, für Pamela, für den Tierschutzverein oder sonst irgendwas, dann blecht er. Verlass dich drauf. Das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Unterschätze Lottie nicht. Sie tut, als wäre sie die Herzogin von Dingleberry und hätte nichts im Kopf. Aber lass dich nicht täuschen. Lotti ist ziemlich intelligent und knallhart. Das klingt so, als hättest du sie damals recht gut gekannt. Kann man wohl sagen, ja. Immerhin waren Lotti und ich mal verlobt. Echt? Und dann? Und dann bin ich mit ihr hier raufgefahren. Das war ein großer Fehler. Carlotta sah sich ein-, zweimal um und fragte mich mit leiser, eindringlicher Stimme, ob ich vorhätte, nach unserer Hochzeit hierher zu ziehen. Ich sagte ja. Am nächsten Tag war sie unterwegs nach New York. Ein Jahr später hat sie Rex Lord geheiratet. Die gute alte Lotti. Und dann tappte ich in die älteste Falle der Welt. Eine Dame in Not. Am Freitagnachmittag vor dem letzten Wochenende im Mai war ich unterwegs nach Hause, als Evelyn mich anfunkte. Sheriff, bitte kommen. Evelyn, was machen Sie noch am Funktisch? Feierabend. Gehen Sie nach Hause. Susis Wagen macht Zicken. Sie hat angerufen, dass sie etwas später kommt. Ich habe ihr gesagt, ich halte die Stellung. Mhm. Und weshalb funken Sie mich jetzt an? Da ist jemand mit dem Wagen liegen geblieben. An der River Road. Liegt fast auf Ihrem Weg. Okay, Evelyn, ich sehe mal vorbei. Nach ein paar Kilometern auf der River Road sah ich einen schönen neuen Lexus. New Yorker Kennzeichen, getönte Scheiben, die Kühlerhaube aufgeklappt. Eine junge Frau stand hilflos neben dem Wagen und winkte schüchtern. Sie sah gut aus, rotes Haar, schlank, Mitte 30 und in einer dieser Cowboy-Jeans, die mehr kosten als ein Cowboy im Jahr verdient. Kein Benzin mehr? Sie lächelte eigenartig. Das war offensichtlich Hector, der aus dem Auto stieg. Der Mann für die höheren Aufgaben. Er sah aus wie ein harter Brocken und sein pockennarbiges Gesicht wirkte irgendwie verunstaltet. Sind Sie bewaffnet? Nein. Legen Sie die Hände auf das Wagendach und treten Sie einen Schritt zurück, Sheriff. Sie wissen ja, wie das geht. Ich wusste, wie das ging. Die Frau trat hinter mich und strich und tastete mit beiden Händen rauf und runter, oben und unten, in alle Winkel und Ritzen. Sowas machte nicht mal Clemmy. Höchstens, wenn sie sehr in Stimmung war und ein paar Gläser Wein intus hatte. Die Frau nickte Hector zu. Er nahm meine Arme und sie fesselte mir mit ein paar Handschellen die Hände auf den Rücken. Jetzt nickte Hector ihr zu. Sie setzte sich ans Steuer, ließ den Motor an und fuhr davon. Sie hatte die ganze Zeit kein einziges Wort gesagt. Wir nahmen meinen Wagen. Hector fuhr. Er wollte natürlich zum Zuckerhaus. Und ich hatte die dankbare Aufgabe, ihm persönlich den Weg zu erklären. Seine vorgehaltene Waffe war unmissverständlich. Da ist es. Gut. Schön ruhig, Sheriff. Das Zuckerhaus bestand aus einem einzigen Raum, trüb beleuchtet von ein paar Eisenbahnlaternen. Es war so still wie bei einem Quäkergottesdienst. Carl Armentrouts Chauffeur saß mitten im Raum auf dem Rand des gemauerten Ofens. In seinem schwarzen Anzug sah er aus wie der Juniorpartner eines Beerdigungsunternehmens. Du bist spät dran, Hector. Gehen in Kuba die Uhren nach? Wir haben jede Menge Zeit. Wo ist Carl? Na, Senor Carl legt gerade die Beine hoch. Wir holen ihn ab. Sheriff, unsere Begegnung endet hier. Wir verschwinden. Wir lassen Sie und die beiden Männer hier. Senor Luis wird sie jetzt an die Wand fesseln. Was ist mit dem Mädchen? Die Kleine nehmen wir mit. Nein! Nein! Ein paar kurze, trampelnde Schritte auf der Veranda. Dann erzitterte die Wand wie bei einem Erdbeben. Was ist das? Big John. Er wirbelte herum wie ein Tornado. Hector schlug beim Bodycheck so hart mit dem Kopf an die Wand, dass er liegen blieb. Den Chauffeur erwischte John mit einem seiner Hauen und schleuderte ihn wie eine Stoffpuppe quer durch den Raum. Auf den Ofen, schnell! Mit Cola und den beiden Kids suchte ich auf dem Ofen Zuflucht. In einer Ecke fing eine Pfütze aus Petroleum Feuer. Big John sprang durch die sich ausbreitenden Flammen, warf sich gegen die Wand und raste eine Spur aus Glut und stiebenden Funken hinter sich herziehend hinaus in die Dunkelheit. Die Schlüssel! Schnell, Pamela! Hab sie! Pamela holte die Schlüssel für die Handschellen aus Hectors Hosentasche und befreite uns. Dann zogen wir ihn und den Chauffeur an den Füßen aus dem Haus. Wir sahen zu, wie das Zuckerhaus in Flammen aufging und warteten auf die Verstärkung. Wir hätten den Schuppen schon vor Jahren abfackeln sollen. Was? Dann hätten wir doch den ganzen Spaß verpasst. Was ist passiert, Sheriff? Deputy Treat. Die beiden hier waren hinter Pamela her. Sie wollten gerade mit ihr abhauen, als Big John reingestürmt kam wie ein führerloser Güterzug. Big John? Aha. Kein Scheiß? Kein Scheiß. Ich war den ganzen Tag hinter ihm her. Wir übergaben Hector und Louis an die Kollegen von der State Police. Deputy Treat bot an, zum Sheriff Department zu fahren und einen Bericht über den Vorfall zu schreiben. Ich hielt ihn nicht davon ab. Es war ein langer Tag gewesen und ich wollte nach Hause. Aber eine letzte Karte musste vorher noch umgedreht werden. Kurz bevor ich zu Hause war, meldete sich Treat aus dem Department. Dort hatte er nicht Evelyn vorgefunden, die doch angeblich Susie hatte vertreten müssen, sondern Susie selbst, die in der Abstellkammer eingeschlossen war. Hungrig, durstig und scheißwütend. Sie war wie immer zur Nachtschicht erschienen und Evelyn hatte sie ausgetrickst und eingesperrt. Und Treat hatte noch eine Information parat. Carl Armentrout war selbstverständlich spurlos verschwunden. Der Nachtportier vom Cardiff Inn sagte, Armentrout sei von einer Frau in einem kleinen Wagen abgeholt worden. Tja, das war dann wohl Evelyn, meine treue, tüchtige Funkerin. Es war nicht zu fassen. Ich dachte immer, wir wären ein gutes Team. Und jetzt hatte sie mich an diese Kröte Armentrout verkauft? Man konnte glatt den Glauben an die Menschheit verlieren. Wenigstens einer hatte seinen Spaß. Addison fand die ganze schmutzige Geschichte über Evelyns Verrat zum Totlachen. Chef, Lucian, du solltest stolz sein. Du bist eine richtig wichtige Person. Du hattest einen Maulwurf. Addison amüsierte sich großartig. Warum auch nicht? Er musste sich nicht alle paar Jahre zur Wahl stellen als Sheriff. Ein Sheriff, der sich gerade wie ein Volltrottel von seiner Funkerin hatte reinlegen lassen. Es war 9 Uhr morgens. Wir standen am Rand der großen Heuwiese hinter dem Inn und betrachteten den Himmel im Süden. Carlotta, Addison und ich. Sie hatte mit Addison gefrühstückt. Zu Abendessen würde sie in Paris. Behalten Sie ihn im Auge, Sheriff. Ich fürchte, er entwickelt sich langsam zum Eingeborenen. Was heißt, er entwickelt sich? Ich bin ein Eingeborener. In dem Haus geboren, in dem ich wohne. Auf dem Küchentisch. Noch Eingeborener geht's nicht. Noch Eingeborener? Wie du schon redest. Sieh dich vor, mein Lieber. Wann hast du das letzte Mal dieses Tal verlassen? Vorgestern. Was sagst du jetzt? Und wo warst du da? In Brattleboro. Wie weit ist das entfernt? 12, 15 Kilometer. Und wann bist du davor so weit weg gewesen? Weiß ich nicht mehr. Genau das meine ich, Darling. Na gut, Lottie. Du hast gewonnen. Ich wünschte, du würdest bleiben. Wir würden noch eine richtige Landfrau aus dir machen. Wohl kaum. Tja, dann. Sie umarmte Addison und gab mir ein Küsschen auf die Wange. Sheriff, bitte geben Sie mir einen Tag frei. Mensch, Deputy. Sie haben doch gerade erst Pamela zu ihrer Schulfreundin nach Maine gefahren und jetzt wollen Sie schon wieder frei? Ja, Sheriff. Ich würde auch nicht darum bitten, wenn es nicht wichtig wäre. Naja, okay. Aber Sie sind erreichbar, oder? Haben Sie Ihren Piepser dabei? Ich fürchte, nein. Ich fahre zu Pammy. Zu Pammy? Schon wieder? Kommen Sie schon, Sheriff. Wir sind verlobt. Jedenfalls werden wir es sein, wenn ich zurückkomme. Sehen Sie? Er zeigte mir einen goldenen Ring mit einem kleinen grünen Stein. Oh, Sie legen ein ziemliches Tempo vor, Deputy. Na, dann gratuliere ich und wünsche viel Glück. Danke, Sheriff. Im Namen von uns beiden. Heiraten ist ein großer Schritt. Stimmt. Hoffentlich hat Sie der Ring nicht zu viel gekostet. Nein, nein. Er stammt von meiner Großmutter. Hat mich gar nichts gekostet. Sie nicht, Deputy. Aber mich hat er $100 gekostet. Herren der Lage. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Carsall Freeman. Aus dem amerikanischen Englisch von Dirk van Gunsteren. Hier und hier und hier und hier. Ja. Das sind die Fundamente. Das sind Betonrohre. Rory sagt, wir brauchen wahrscheinlich weitere vier. Das hier ist bloß ein Entwurf. Vier oder acht, was macht das schon? Das ist keine Terrasse. Genau. Rory sagt, wenn man erst die Fundamente hat, kann man ohne weiteres Pfosten montieren. Und dann macht man nur noch ein Dach darüber und schon hat man eine richtige Veranda. Da ist nichts dabei, sagt Rory. Na klar sagt Rory das. Er muss es ja nicht bezahlen. Du auch nicht. Ich? Daddy hat gesagt, er schenkt uns die Veranda zum Hochzeitstag. Hm. Unser Hochzeitstag ist aber im März. Soll ich also dankend ablehnen? Das habe ich nicht gesagt. Lass mich darüber nachdenken. Na gut, aber denk schnell. Also wenn ich mir recht überlege, wäre es vielleicht ganz schön, einen Platz zu haben, wo ich sitzen und meine Memoiren schreiben kann. Du schreibst deine Memoiren? Hm, nein, noch nicht. Wann denn? Nach der nächsten Wahl. Ach, Liebling. Du bist noch immer niedergeschlagen wegen Evelyn, das ist alles. Du wirst die nächste Wahl gewinnen, wie all die anderen Wahlen vorher. Alle vertrauen dir. Alle mögen dich. Hm, nicht alle. Doch. Und außerdem, wen sollten sie denn sonst wählen? Sag du's mir. Es sprachen Erzähler Lucian Wing, David Striso. Clementine Wing, Maya Schöne. Addison Jessup, Friedhelm Tock. Cola Hitchcock, Steffen Scheumann. Carl Armentrout, Götz Schulte. Pamela de Morgan, Lou Friedmann. Duncan March, Per Oskar Musinowski. In weiteren Rollen Sophie Arbeiter, Isabella Bartdorf, Robert Bester, Laszlo Branko-Breiding, Almut Henkel, Holger Kunkel, Arash Nayebandi, Sophia Platz und Sebastian Schwab. Ton und Technik Andreas Völzing und Sonja Röder. Besetzung Sandra Pasic. Regieassistenz Konstanze Renner. Hörspielbearbeitung und Regie Silke Hildebrand. Produktion Südwestrundfunk 2023. Das war Herren der Lage, ein Kriminalhörspiel von Carsall Freeman.